Ich mach die Augen auf, bin von diesem Traum jetzt raus und sehe wieder Dunkelheit und Kummer vor dem Haus. Die Welt, in der ich lebe, halte ich doch nicht mehr aus. Sie wird beherrscht von Regeln und das ist was nicht so graus. Wir Menschen ähneln einer farblosen Karikatur. Man fragt sich, was sind wir für abstoßende Kreaturen? Was zeigt die Uhr? Ist der Untergang so nah, dass ich es wage? Verschwörungstheorien im Voraus schon zu planen. Ich hab panische Angst vor dem Wahnsinn im Land. Es bahnt sich was an, wir bezahlen irgendwann. Für die Scheiße, die wir bauen, kommen die Preise und wir staunen. Nichts wird übrig bleiben, denn wir leiden und dann schauen wir beschissen aus der Wäsche. Von wegen weiße Weste, wir sind alle schuld, denn wir haben diese Welt verpestet. Schau dir mal den Dreck an, ich geb dir Respekt, Mann. Was jeder macht, steckt an. Und es fängt an nach Scheiße zu riechen, bis wir in der Scheiße kriechen. Denn wer Scheiße baut, der holt die Scheiße raus aus den Tiefen. Es klingt übertrieben und du denkst, wir sind verschieden. Doch du weißt genau wie ich, wir sind genau wie all die Typen. Also gib jetzt auf. Jemand, der mal viel mehr Ahnung hat als ich, sagte mal zu mir: Wir träumen alles nur in Schwarz-Weiß und stellen uns das danach in Farbe vor. Hat er recht? Sind wir geblendet? Sag du es mir. Also ich glaube, diese Welt nennt sich Melancholia. Los, wie komm ich von dieser großen Macht los? Macht bloß keinen falschen Schritt, denn ihr seid machtlos. Bist du dir sicher, dass es besser wird, bis man stirbt? Erkennst du Lichter, weil es auf dich nur ein Schatten wirft? Depressive Mucke für depressive Menschen, wofür schadenfrohe Mucke? Um Schaden zu begrenzen, Mann, ich könnte noch faulenzen oder mich im Bette wälzen, die Sprache übersetzen, die ihr spricht. Doch ich schätze nicht mal, dann versteh ich euch. Ich hör nur, wie ihr keucht. Ihr seid müde und so schwach, als seid ihr irgendwie verseucht. Dann seid ihr so wie ich, so wie es ist, so kann es nicht weitergehen. Ein Problem wird es, wenn wir weitersehen. Weiter drehen kann sich diese Welt nicht mehr, es scheitert geben. Ich sag dir, merkt ihr meine Worte, wenn wir untergehen. Ade. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf der Erde. Auch mit mir vielleicht. Wir sehen uns auf Anovia.